Erster Jahwe befahl einem großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Zweiter, als er im Bauch des Fisches war, betete Jona zu Jahwe, seinem Gott. Dritter, er sagte, in meiner Not rief ich Jahwe an, und er antwortete mir. Aus den Tiefen des Todes schrie ich um Hilfe, und du hörtest mein Rufen. Vierter, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, so dass die Strömung mich umgab, alle deine Wellen und Fluten bedeckten mich. Fünfter, ich dachte schon, ich bin von dir verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel jemals wiedersehen? Sechster, die Wasser umgaben mich und bedrohten mein Leben, die Flut umringte mich, und Seegras war um meinen Kopf gewickelt. Siebter, ich sank hinab zu den Tiefen der Berge, und die Tore der Erde schlossen sich für immer hinter mir. Doch du, Jahwe, mein Gott, zogst mein Leben aus dieser Gefahr empor. Achter, als ich mutlos wurde, dachte ich an Jahwe, und mein Gebet erreichte dich in deinem heiligen Tempel. Neunter, diejenigen, die sich an wertlose Götzen halten, geben ihre wahre Hoffnung auf. Zehnter, ich aber will dir dankbar opfern, was ich versprochen habe, werde ich erfüllen, denn die Rettung kommt von Jahwe. Elfter, Jahwe befahl dem Fisch, Jona an Land zu spucken,